Man sagt uns, diese Zeugen hätten vielerlei bezeugen können. Erstens die Rechtsverhandlung über irgendeine Angelegenheit, zum Beispiel ein Tauschgeschäft. Zweitens die anschließende oder nachfolgende Beurkundung der Angelegenheit. Aber diese Beurkundungszeugen müssen wir uns nun, wie Ficker dartut, in komplizierter Weise spezialisiert vorstellen. Ein solcher Mann konnte also zum Beispiel bezeugen A. den vom Könige gegebenen Befehl zur Beurkundung, B. die etwaige öffentliche Verlesung der Urkunde, C. die Anfertigung der Urkunde in der Kanzlei, und zwar erstens die Herstellung des Konzeptes, zweitens die Herstellung der Reinschrift, drittens die Besiegelung, D. die Übergabe an den Empfänger. Das alles muss man nun genau wissen und gehörig beachten, meint Ficker, sonst kann man unmöglich die vielen Rätsel in den echten Diplomen zufriedenstellend erklären. Es trifft nämlich mal so, mal so. Erstens, Beurkundung der auf Urteil der Fürsten erfolgten Abstellung der Mainzölle, St. 3767. Auffallen muss es, schreibt Ficker, dass unter Letzteren, den Zeugen, auch der schon verstorbene Rheinpfalzgraf Hermann genannt wird. Aber da die Beziehung der zweiten Zeugenklasse auf die Beurkundung sich auch durch die Übereinstimmung mit den Zeugen der zwei Tage vorher ausgestellten Urkunde St. 3766 bestätigt, wo aber der Rheinpfalzgraf richtig als Konrad bezeichnet ist, so muss ein Versehen vorliegen, das dann aber schon auf die Vorlage der Rheinschrift zurückgehen dürfte, da wir zwei übereinstimmende Originalausfertigungen haben. Nimmt man also mit Ficker nur das kleine, kaum nennenswerte Versehen an, dass statt des richtigen Zeugen der Name des Verstorbenen hingeschrieben wurde, möglicherweise schon im Konzept, denn das Versehen schlich sich ja in die beiden gleichlautenden Originale ein, so wüsste ich nicht, was hier noch befremden könnte, denn die Diplome sind zweifellos echt. Womit offenkundig wird? Ficker erklärt vermittels der sattsam bekannten Dummheit mittelalterlicher Menschen, erstens müssten die Notare Halbidioten gewesen sein, wenn ihnen solche Versehen unterlaufen konnten. Zweitens müssten auch die Urkundenempfänger merkwürdig geistesbeschränkt gewesen sein, dass sie solche Stücke unbeanstandet entgegennahmen. In Wahrheit beruht das kleine Versehen in der gewaltigen Schwierigkeit der spätmittelalterlichen Fälschergenossenschaft, immer und an jedem Punkte eine haarscharf ineinandergreifende Chronologie zu erdichten. Das klappte leider nicht immer so schön, wie es erstrebt wurde, und es gab dann brüchige Stellen. So auch hier, wo eben der genaue Termin, wann Pfalzgraf Hermann sterben und Konrad an seine Stelle treten sollte, zweckmäßig in der Schwebe gelassen wurde. Zweitens, noch deutlicher tritt dieses vorsichtige Lavieren im folgenden Beispiel zutage, ebenfalls nach Ficker, Beiträge Band 1, Seite 278. So wird bekundet, wie ein Abt Richpalt für den Todesfall Schenkungen an S. Emmeran gemacht habe und wie das nach seinem Tode von seinen Treuhändern ausgeführt sei. Dabei ergibt sich nun die sonderbare Form, dass in der Urkunde abwechselnd bald der Abt in der ersten Person spricht, bald von ihm als bereits verstorben die Rede ist. Ficker weiß auch eine leichte Lösung. Die Erklärung ist sichtlich darin zu suchen, dass dem Schreiber über die eigene Verfügung des Papstes eine bei dessen Lebzeiten gefertigte Urkunde vorgelegen haben muss und er dieser nun nicht bloß die sachlichen Annahmen entnahm, sondern sie aus Ungeschick zerstückelt in seine Urkunde mit Belassung der wörtlichen Fassung aufnahm. In der Kaiserurkunde St. 4140 angeblich aus dem Jahre 1172 sind Zeugen genannt, von denen aber in Wirklichkeit viele, insbesondere vier Bischöfe, 1172 bereits gestorben waren, also auch in diesem Jahre keine Urkunde mehr unterschreiben oder unterschreiben lassen konnten. Ficker erklärt das Rätsel spielend durch die Annahme, hier habe man es eben nicht mit Beurkundungs-, sondern mit Handlungszeugen zu tun, das heißt, die angeführten Personen hätten vor Jahren einmal, als über den Gegenstand der Urkunde verhandelt worden sei, als Handlungszeugen fungiert. Schade nur, dass so etwas aus der Urkunde selbst beim besten Willen nicht zu ersehen ist. Worauf es nun aber gerade ankommt: Sollte denn im Mittelalter eine Königsurkunde Rätsel aufgeben oder sollte sie Klarheit schaffen? Diese Urkunde aber war ein gefährliches Werkzeug, wenn sie im praktischen Leben gebraucht werden sollte, was doch auch ihr Zweck sein müsste. Denn die Gegenpartei brauchte nur die Zeugenreihe mit der Datierung zu vergleichen, um ihre Echtheit mit Erfolg anfechten zu können. Übrigens hat sich auch in die Datierung ein Fehler eingeschlichen, indem statt des richtigen Kaiserjahres an Imp 18 schon an Imp 19 gezählt wurde. Wenn also angeblich mittelalterliche Notare außerstande waren, eine einwandfreie Urkunde aufzusetzen, so gab es damals immer noch auch eine Instanz, die aus ureigenstem Lebensinteresse mit aller Macht aufs peinlichste Genauigkeit ihrer beantragten Schriftstücke dringen musste und darauf auch hingewirkt haben würde: der Urkundenempfänger. Auf solch einem Schriftstück stand doch oft der ganze Besitz eines Klosters und so weiter. Da darf man uns also nicht vorreden wollen, im Mittelalter hätte man unbesehen Diplome mit den tollsten Versehen und grellsten Unstimmigkeiten aus der Hand der Kanzleibeamten entgegengenommen. Und das war doch ein so leichtes, ein Kinderspiel, auch für den mittelalterlichen Kanzleibeamten, eine Urkunde so aufzusetzen, dass zum Beispiel zwischen Datierung und Zeugenreihe keine Differenzen bestanden. Stumpf in Kaiserurkunden, Seite 369, hielt denn auch unser Stück für wahrscheinlich gefälscht. Ficker, der auf die großenteils wörtliche Übereinstimmung dieses Diploms mit einer bischöflichen Urkunde von 1164 hinweist, welche genau dieselben Zeugen nennt, erklärt dagegen: Wollten wir annehmen, ein Fälscher habe die kaiserliche Bestätigung von 1172 nach Muster der bischöflichen angefertigt, so ist doch nicht wohl abzusehen, was ihn irgend hätte veranlassen sollen, sein Machwerk in eine ungewöhnliche Form einer 8 Jahre später folgenden Beurkundung einzukleiden. In diesem Falle scheint mir das Ungewöhnliche gerade für die Echtheit zu sprechen. Siehe Ficker, Band 1, Seite 131. Ganz recht, auch ein praktischer Fälscher hätte nicht so dumm gehandelt, denn zu der 8-jährigen Verschiebung stimmte seine vorgefundene Zeugenliste nicht. Es ist nicht nötig, alle Beispiele Fickers aufzuführen, wo in echten Urkunden verstorbene Personen als Zeugen auftreten. Es handelt sich bei allen diesen Stücken um bewusste Arbeit der spätmittelalterlichen Genossen, die Kongruenz zwischen Namen der Zeugen und entsprechenden Daten, so gut es im einzelnen Falle eben ging, herzustellen. Nannte man für 1164 in der Bischofsurkunde und für 1172 in der Kaiserurkunde dieselben Namen, so hatte man wenigstens im Groben für die genannten Personen einen allgemeinen, genug elastischen Zeitraum, in welchem man sie leben und wirken lassen konnte. Der Inhalt, Schenkung und so weiter, ist ja bei allen diesen uralten Machwerken gleichgültige Nebensache, siehe Eberhard von Fulda. Aber man musste doch für die erdichteten Persönlichkeiten historische Beweismittel ihres einstigen Erdenwallens schaffen. Sie nur in Chroniken erwähnen hieß, sie allzu schattenhaft zu lassen. Wirkten sie aber zum Beispiel wenigstens dann und wann als Zeugen mit, so hinterließen sie von ihrem Dasein eine unzweifelhafte historische Spur.